لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, barakallahu fikum. Und wir machen weiter mit Riyad al-Salihin. Wir sind beim Buch der Gebote und wir sind bei Kapitel 7, Gewissheit und das Gottesvertrauen. Und wir machen weiter, inshallah, mit Hadith bei mir 76 und bei euch 75 auf Deutsch. Ali ibn Abbas, radiallahu anhuma, aydan, أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. بارك الله فيكم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، أي توكلت عليك يا ربي، لك أسلمت بك آمنت بك خاصم، لا إله إلا أنت. الشاهد من هذا الحديث هو عليك توكلت، لأننا نتكلم حول التوكل، وهذا الدعاء كان يقوله كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بنفس اللفظ وإنما مثله. كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث فيه أولا التسليم لله سبحانه وتعالى والإيمان بالله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا فعل شيء يفعله لله سبحانه وتعالى، النية لله سبحانه وتعالى. وهنا بارك الله فيكم في الحديث كذلك: اللهم أعوذ بعزتك، وهذا فيه هذا الاستعاذة بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. يعني لما تستعيذ بالصفة فإنك تستعيذ بالله سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت، أن تضلني، يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبته الله سبحانه وتعالى على الحق، ونحن من باب أولى، ونحن من باب أولى يجب علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى في يثبتنا على الحق. أنت الحي الذي لا يموت، وهذا معنى عظيم، الحي الذي لا يموت، أما الجن والإنس يموتون. الله لا يموت لأنه الحي، له الحياة الكاملة، والحياة هنا حياة الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيكم، حياة تليق به سبحانه وتعالى. الذي لا يموت هنا نفي صفة وهي الموت، نفي الموت، وهذا يعني كمال الضد، كمال الضد. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحي الذي لا يموت، الذي لا يموت الذي يبقى دائما حي، كمال الحياة، وهذا فيه بارك الله فيكم الكمال لله سبحانه وتعالى، أما الجن والإنس فيموتون. فالشاهد من هذا الحديث هو عليك توكلت، وقلنا التوكل هو الأخذ بالأسباب الدينية أو الشرعية والمادية الدنيوية مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. حديث ابن عباس رضوان الله عليه، ابن عباس رضوان الله عليه يبليفة dass der Prophet محمد صلى الله عليه وسلم das folgende Bittgebet zu sagen pflegte. Er kann يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: O Allah, dir habe ich mich ergeben, an dich glaube ich und in dich setze ich mein Vertrauen, an dich wende ich mich und dir übergebe ich mich zum Urteil. O Allah, ich suche Zuflucht bei deiner Macht Es gibt keinen Ilah außer dir, auf dass du mich davor schützen mögest, in die Irre zu gehen. Du bist der Lebendige, der nicht stirbt, wohingegen Menschen und Djinn alle sterben. Das heißt, das Hadith ist bei Bukhari Muslim und das ist die Fassung von Muslim. Aber Bukhari hat das kurz gefasst. Das war ein Bittgebet und es gibt auch vor dem Schlafen, dass man ungefähr sowas sagt. Vor dem Schlafen, dass man ungefähr vorsagt, sowas sagt. Aber Barakallahu fikum, das ist ein schönes Bittgebet eigentlich. Und der Muslim sollte sich solche Bittgebete lernen, weil das die ganze Religion dabei ist. O Allah, ich ergebe mich. Ich habe die Hingabe zu dir. Und das ist die Bedeutung des Islam. Und wenn du schläfst, du sagst auch das Gleiche. Das heißt, du ergibst dich. Weil deine Seele sozusagen hier nicht völlig entnommen wird. Weil Schlafen ist wie Tod. Ja, das wird sozusagen aufgehoben. Und wenn du leben sollst, dann bekommst du das zurück. Wenn du sterben musst, dann bleibt es deine Seele weg. Auf jeden Fall, deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das auch vor dem Schlafen. Nicht das gleiche mit Gebet, aber ungefähr. Allahumma laka aslamt wa bika amant. Das ist Iman. Ist die völlige Verinnerlichung, dass Allah subhanahu wa ta'ala unser Schöpfer, unser Gott, unser Herr ist, dass wir ihn allein einzig anbeten, dass er die Vollkommenheit hat in seinen Namen und Attributen subhanahu wa ta'ala. Und wir setzen unser Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala. Wir setzen unser Vertrauen in Allah. Und das ist hier, Barakallahu fikum, der Beweis für uns. Weil wir über Gottes Vertrauen sprechen. Das heißt, du setzt dein Vertrauen in Allah. Was bedeutet Vertrauen setzen in Allah subhanahu wa ta'ala? Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, du schöpfst die Mittel. Du schöpfst die Mittel. Religiöse Mittel und weltliche Mittel aus. Und du vertraust auf Allah subhanahu wa ta'ala in deinen Taten, in deinen Handlungen, in deinem Leben. Gottes Vertrauen im Islam heißt nicht, dass man die Mittel nicht ergreift oder die Gründe nicht sucht oder sozusagen nicht etwas selber bringt, innerlich oder äußerlich. Und das kann religiös sein und es kann auch, barakallahu fikum, weltlich sein. Das heißt, Beispiel, du bist krank, du hast Schmerzen, du tust deine Hand auf Schmerzstelle. Und du liest Al-Fatiha, du liest Qul Wallahu Ahad, du sagst bestimmte Bittgebete, okay? Das ist religiös. Aber du sagst, es gibt immer Schmerzen. Dann gibt es auch weltlich. Was sind weltliche Sachen? Du nimmst Medikament. Du gehst zum Arzt. Aber wenn man kein Koran liest, kein Rukia macht und auch zum Arzt nicht geht, sagt man, ich vertraue auf Allah. Und die Schmerzen werden immer mehr und mehr. Das ist kein Vertrauen mehr. Das ist Vernachlässigung. Und deshalb sollen wir in allen Bereichen des Lebens und der Religion verstehen, es gibt im Islam keine Vernachlässigung, sondern es gibt im Islam Gottes Vertrauen. Wa ilayka anabtu. Al-Inaba, barakallahu fikum, das ist Zurückkehren, Zuwendung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, dass man Allah subhanahu wa ta'ala zu Allah zurückkehrt. Wenn du Probleme hast, wenn du was hast, wenn du Hilfe brauchst, wenn du auch dankbar bist, dann kehrst du zu deinem Schöpfer. Wendest du dich Allah subhanahu wa ta'ala zu. Wabika khasamt. Wabika khasamt. Alaykum salam. Dir übergebe ich mich zum Urteil. Na. Das bedeutet, wenn was ist, dann mache ich es für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn auch, wenn ich ein Problem habe, dann kehre ich zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück und so weiter. Allahumma an ya'udhu بعزتك. اللهم إني أعوذ بعزتك. Das ist Zufluchtssuche bei eigener Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist sein Macht und Stolz und Majestät subhanahu wa ta'ala. Und das geht, dass man Zuflucht bei einer Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala sucht oder bei seinem Namen, das wird bei Allah subhanahu wa ta'ala automatisch. Der Prophet sucht Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah ihn nicht in die Irre lässt. Das ist der Prophet, der immer auf dem richtigen Weg bleibt. Und der wird niemals in die Irre. Was sagen wir dann? Das brauchen wir, dieses Mitgebet, indem wir Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass wir befestigt bleiben auf dem richtigen Weg. Antal Hayy. Du bist der Lebendige. Und das ist das Schönste in unserer Religion. Diese Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala. Du bist der Lebendige, du stirbst nicht. Das wird ein Gott, der stirbt, ist nicht unser Gott. Ein Gott, der nicht die Vollkommenheit im Leben hat, lebendig ist, ist kein Gott für uns. Und das ist, barakallahu fikum, klar. Unser Gott ist nicht Stein oder Baum oder Mensch. Unser Gott und Herr und Schöpfer ist Allah, der Lebendige, der Ewige, subhanahu wa ta'ala, der nicht stirbt. Pass auf, wenn man sagt, nicht sterben, das ist, dass er gibt die entgegengesetzte Eigenschaft. Das ist das Gegenteil. Du stirbst nicht. Was bedeutet das? Du bist ewig lebendig. Und das ist die Vollkommenheit. Aber die Menschen und die Djinn sterben. Die Djinn und die Menschen sterben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala bleibt ewig lebendig, subhanahu wa ta'ala. Für uns natürlich ist wichtig aus diesem Bittgebet, alayka tawakkalt. Ich vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Ich setze mein Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala. Das sollten wir sein eigentlich. Und das muss bei uns sichtbar sein, dass wir auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Weil das fehlt. Das fehlt. Wisst ihr, barakallahu fikum, wann man wissen kann, dass man wenig Vertrauen hat, wenn du Probleme hast, finanziell, Krankheit oder Probleme überhaupt. Und dann, wie verhältst du dich in diesem Problem? Hier kannst du dein Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala messen. Wie reagierst du? Angenommen, du hast immer Geld gehabt. Und jetzt hast du nicht mehr. Du hast immer Geld gehabt und jetzt hast du nicht mehr. Wie ist dein Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala? Bist du derjenige, der die Hoffnung verliert? Oder sagst du, nein, Allah gibt mir was Besseres. Deshalb gut denken von Allah subhanahu wa ta'ala, Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala setzen, das ist sehr wichtig für einen Gläubigen. Und Vertrauen bedeutet, die Mittel ausschöpfen. وعن ابن عباس كذلك قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وعلى وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رواية له البخاري عن ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. سبحان الله يا أخو. هذا أمر عظيم. هذا أمر عظيم. أن إبراهيم عليه السلام يلقى في النار ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. أما معنى حسبي الله ونعم الوكيل أي الله يكفيني، الله كافيني. ونعم الوكيل يعني نعم المتوكل عليه سبحانه وتعالى سبحانه. أنت لو وضعت ثقتك في رجل قوي ويتكلم وعنده من المال والمنع والقوة والشجاعة تكون مطمئن، فكيف برب العالمين القوي العزيز الحكيم العليم الخالق سبحانه وتعالى الرازق؟ فكيف لو وضعت ثقتك في الله سبحانه وتعالى الكاملة؟ لن يضيعك أبدا، لن يضيعك أبدا، قد تضيق الأمور ولكن الفرج قريب بالصبر. لكن درجات الصبر ليست كلها واحدة، ودرجات التوكل كذلك ليست كلها واحدة، بارك الله فيكم. فلذلك إبراهيم لما قال هذه الكلمة عليه السلام لما ألقي في النار كان متأكدا متيقنا من هذه الكلمة، فالله سبحانه وتعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صارت برد وسلام. ليش برد وسلام؟ لو صارت فقط برد ممكن يهلك، فقال وسلاما حتى ما يصير في شيء. ليس كل النار، إنما تلك النار، إنما تلك النار. أما إبراهيم عليه السلام فهو خليل الرحمن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اتخذت خليلا لا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله سبحانه وتعالى اتخذني خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط حبيب الله وإنما كذلك خليل الله عليه الصلاة والسلام. فخليل الرحمن هو إبراهيم، وكذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي هذه الأمة. لذلك قال كذلك لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أهل مكة، هذا كان بعد أحد، بعد أحد خسر المسلمون أحد، فرجعوا إلى المدينة بجراحهم وبشهدائهم، ورجع أهل قريش، فجمع أبو سفيان العدة وجمع ناس وأراد أن يغير على المدينة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك استشار الصحابة وأرادوا يخرجوا، فخرج الصحابة كذلك للقاء أبا سفيان. فهنا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أتاهم ناس قالوا قد جمع لكم أبو سفيان فاخشوهم، انتبهوا أنتم خسرتوا وهؤلاء أقوى الآن فاخشوهم، فزادهم إيمانا. هذا فزادهم إيمانا، إما أن الله زادهم إيمانا أو هذا الكلام زادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يكفينا وعليه نتوكل. وخرج المسلمون فوصلوا إلى منطقة فوجدوا أن أبا سفيان خاف الكفار ورجعوا، هم اللي خافوا وليس لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فذلك قال كان آخر قول إبراهيم. طبعا هناك قصة أن جبريل عليه السلام أتاه فقال له ماذا تريد مني شيء، فقال له أما منك فلا أريد، أما من الله فأقول حسبي الله ونعم الوكيل. فسبحان الله، بارك الله فيكم. حديث نما زيبن زيبسش ابن عباس يبليفة dass die Worte Ibrahim, Ibrahims alayhi salam, als er ins Feuer geworfen wurde, waren حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. Und dies sprach auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als ihm gesagt wurde, dass sich gegen ihn Leute zusammen gerottet hätten, so dass er sie fürchten sollte. Doch dies verstärkte nur seinen Glauben an Allah ebenso den der Muslime. Und sie sagten, Hasbun Allah wa ni'mal wakil. In einer anderen Version erzählte Ibn Abbas, dass das letzte Wort des Ibrahims war, als er ins Feuer geworfen wurde, war Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil. Und das ist barakallahu fikum ein Aya im Koran. Auf jeden Fall, diese Geschichte ist barakallahu fikum groß. Denkt mal an eine Person. Versucht euch ein bisschen vorzustellen, bitte. Eine Person, vor ihm gibt es ein vor dieser Person oder vor diesem Mann, ein Mann, vor ihm gibt es großes Feuer. Man hat gesagt, 40 Tage lang hat man Holz gesammelt. Und da hat man Feuer gemacht, aber richtig glühendes. Und da hat man ein Katapult geholt. Und da hat man Ibrahim a.s. ins Feuer geworfen. Und hier, was sagt er? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Oh, hasbun Allah wa ni'mal wakil. Allah genügt uns. Und wir vertrauen auf ihn, weil er der Beste ist, subhanahu wa ta'ala. Allah genügt uns und wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. So sagt Ibrahim alayhi salam. Was bedeutet hier? Er genügt uns und wir vertrauen auf ihn. Das bedeutet, er wird uns niemals verlieren lassen. Und er wird niemals, niemals uns im Stich lassen. Wenn das auch so schwer ist. Gibt es schwieriger? Da wird das Feuer geworfen. Das Feuer ist vor ihm. Und subhanallah, hier barakallahu fikum, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Surat al-Anbiya, der 69. Das wird Allah sagt und wir sagten zum Feuer, ya naru, das wird o Feuer, wird kalt und salam, das wird gesund, könnte man sagen, für Ibrahim. Warum? Weil wenn das sehr kalt wird, da könnte Ibrahim davon sterben. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nicht nur kalt, auch gesund. Nicht, dass ihm was Schlechtes passiert. Das wird, dass Ibrahim geschützt, im Schutz bleibt und dass das Feuer kalt wird. Natürlich, hasbunallah wa ni'mal wakil. Er genügt uns und wir vertrauen auf ihn. Ibrahim hat hier nicht die Leute um Hilfe gerufen. Oder der hat gesagt, bitte nein, bitte, ich bitte euch nicht. Der hat gesagt, nein. Auf Allah vertraue ich. Und so sollten wir sein eigentlich. So sollten wir sein. In diesem Moment hat Ibrahim überhaupt keinen Zweifel an Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn die Lage auch schwer geworden ist. Aber dann kam die Erleichterung. Man sagt, ja, wann kommt die Erleichterung? Die kommt. Es kann für uns die Erleichterung sein, dass wir auch sterben. Das ist bestimmt Erleichterung dann. Weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß und wir wissen nicht. Allah subhanahu wa ta'ala ist gerecht und wir nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Weisheit und wir nicht. Deshalb aufpassen, auf keinen Fall, dass man barakallahu fikum, auf keinen Fall, dass man zweifelt. Nicht nur Ibrahim a.s. hat das gesagt. Auch der Prophet Muhammad s.a.w. hat das Gleiche gesagt. Und hier, barakallahu fikum, sage ich etwas, was wichtig ist. Viele Leute sagen, der Prophet Muhammad s.a.w. ist Habibullah. Die sagen Habibullah. Nur Habibullah. Nur. Aber eigentlich, der Prophet Muhammad s.a.w. ist auch Khalilullah. Khalil ist mehr als Liebling. Mehr. Freund und Liebling. Zusammen vollkommen. Deshalb der Prophet s.a.w. sagte, Hätte ich jemanden als Khalil genommen von dieser Nation, dann hätte ich Abu Bakr genommen. Aber nein. Allah hat mich als sein Khalil ernannt. Subhanallah. Deshalb der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam genießt eine hohe Stufe bei Allah, Rangstufe bei Allah subhanahu wa ta'ala. Auch Gefühl, auch von der Liebe her. Von der Liebe her. Dann sagt Ibn Abbas, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das hat auch das Gleiche gesagt. Wann hat er das gesagt? Barakallahu fikum. Das war die Geschichte so. Die Muslime haben in Uhud verloren. Die Muslime haben in Uhud verloren. Uhud war im Jahre 3 nach der Auswanderung. Es gab einen Krieg. Die Muslime haben verloren. Und dann sind sie nach Medina mit ihren natürlich Gefallenen und mit ihren die haben die Gefallenen natürlich begraben und die Verwundeten und andere. Mit ihren Verwundeten, Verletzungen und alles. Und das war zwischen den Arabern, nicht vergessen, der Prophet war dabei. Das bedeutet wirklich, sie wurden richtig geprüft. Der Prophet ist dabei. Und sie verlieren? Ah, das war die Prüfung. Abu Sufyan war noch nicht Muslim. Der hat dann die Armee von den Arabern zusammengestellt nochmal und er wollte sie nochmal angreifen, weil der, das war für ihn ein richtigen Moment. Als die Muslime das hörten, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen, dass sie sich vorbereiten. Damit sie ihn nicht bis Al-Madina lassen, sondern sie kämpfen gegen ihn. Und dann die Muslime marschierten. Dann kamen Leute, haben gesagt, habt Angst, Abu Sufyan hat so viele Leute und ihr seid noch verletzt und ihr seid geschlagen und sowas. Und das ist die Ayah. Allah hat herabgesandt. Alladhina qala lahumun nas. Diejenigen, die ihnen die Leute gesagt haben, inna an-nasa qad jama'u lakum. Die Leute haben sich versammelt gegen euch. Fakhshawhum. Habt Angst vor ihnen. Fazadahum iman. Das hat zwei Bedeutungen. Entweder Allah hat ihren Iman vermehrt oder dieses Geschehen hat ihr Iman vermehrt. Und beide sind richtig. Waqalu. Und sie haben gesagt, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah genügt uns. Wenn uns das schwer ist, wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird er uns genügen und er wird uns das geben. Deshalb aufpassen, immer. Auf keinen Fall an Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala zweifeln. Oder an deiner Religion zweifeln. Wenn das auch so eng geworden ist, nicht vergessen, der Prophet war in Uhud und sie haben verloren, aber trotzdem haben sie die Hoffnung nicht aufgegeben und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das gegeben. Sabarakallahu fikum, dieses Wort Hasbunallahu wa ni'mal wakeel ist sehr wichtig. Natürlich, es gibt es gibt eine Geschichte, dass Ibrahim alayhi salam, als er als er geworfen worden ist mit Katapult, kam Jibril alayhi salam zu ihm. Der hat ihm gesagt, willst du etwas von mir? Kann ich dir helfen? Er hat ihm gesagt, von dir will ich nicht. Aber von Allah sage ich, hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Und das ist, barakallahu fikum, der richtige Iman. Das ist der starke Iman. Iman ohne Zweifel, Iman ohne Zögerung. Der hat niemals gedacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn so einfach lässt. Auch unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Al-Hadith رقم 78 وهو يا أما الأخير يا أما قبل الأخير على كل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. هؤلاء يدخلون الجنة، يدخلون الجنة بارك الله فيكم، قل أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني قلوبهم رقيقة مثل الطير، ومتوكلون على الله مثل الطير. وسيأتي حديث رقم 80: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تذهب جائعة وترجع شبعانة. وشبعانة طبعا مو لغة عربية صحيحة، ولكن خير. تفضل. إذا بارك الله فيكم، هؤلاء لأنهم متوكلون على الله سبحانه وتعالى يدخلون الجنة. أبو هريرة رضوان الله عليه أتسيل تدرس تجزنت الله سبحانه وتعالى زاكته إنس باراديس بذن فلكة أن تريتن ديغن هاتسن في دي هاتسن فون فوغنز بس في دوت تيرن هاتسن بس في دوت تيري هاتسن زند فايش und sie vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Wie die Vögel. Was machen die Vögel? Das kommt, Hadith Nummer 80. Barakallahu fikum. Das kommt, das wird Hadith Nummer 80 sein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn ihr aufrichtig auf Allah vertraut, wird er für euren Lebensunterhalt sorgen, wie er auch für die Vögel sorgt. Morgens gehen sie mit leerem Magen hinaus und abends kehren sie mit gefülltem Magen zurück. Wir brauchen nur auf Allah richtig zu vertrauen. Aber schaut mal, die gehen und die kommen. Die bleiben nicht sitzen und die warten. Die sind aktiv, die machen etwas. Damit Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Rizq gibt. والحديث الأخير حديث الأخير لهذا اليوم سبحان الله، اسمعوا هذا الحديث العظيم، حديث 80 خلص بارك الله فيكم. حديث الطير واضح أنه يفعل شيء يتوكل على الله سبحانه وتعالى فيرزقهم، لأن الله يقول ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذا كان الطير ترزق فأنت لن ترزق، والله ترزق ورزقك سيصلك. فإياك أن تبحث عن الرزق بالحرام، وإياك أن تظن أن الله سبحانه وتعالى ما يرزق، إنما يرزقك ويرزق أولادك كما يرزق الطير. وحتى لو قل عندك الرزق فاعلم أنه خير لك، اعلم أنه خير لك، لا تظن أنه شر لك، والله أعلم. الحديث الأخير وهو 79 هكذا. Bevor wir zum letzten Hadith kommen, weil ich Hadith Nummer 80 auch erwähnt habe, dann erkläre ich das schnell. Barakallahu fikum. Und zwar, Allah gibt uns Lebensunterhalt und gibt auch allen Geschöpfen Lebensunterhalt. Ein Wurm, ein Stein bekommt Rizq. Einmal habe ich das Bild gesehen, man hat, subhanallah, überlegt euch, ja, man hat einen Stein zwei Teile gemacht. Im Stein gab es einen Wurm mit so ein Stück von grünem Blatt von einem Baum. Subhanallah. Wie kam das rein? Wie kam Wurm mit so rein? Allahu Akbar. Das ist Barakallahu fikum. Schaut mal, diese kleinen Vögel, diese kleinen Würmer bekommen Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, wir bekommen auch Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber viele von uns, die sind unzufrieden. Warum? Weil die meisten von uns denken, wenn wir reich werden, dann ist es besser für uns. Das stimmt nicht. Es kann sein, dass du arm bleibst, ist besser für dich. Allah weiß, du weißt das nicht. Es kann sein, dass du so bleibst, ist besser für dich. Und wenn du auch so bleibst, dann sei sicher, Allah subhanahu wa ta'ala will mit dir Gutes. Vertraue auf ihn, subhanahu wa ta'ala. Niemals an Allah subhanahu wa ta'ala zweifel oder an seine Gerechtigkeit. Deshalb sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr auf Allah richtig vertraut, dann wird er euch geben, wie die Vögel. Die Vögel, die fliegen früh, die suchen Essen. Und die haben leeren Bäuchen. Leere Bäuchen. Dann kommen sie zurück mit vollen Bäuchen. Wer hat ihnen Rizq gegeben? Allah. Aber sie waren aktiv. Sie haben gehandelt. Nicht, dass man sitzt und wartet. Das ist kein Tawakkul mehr. Das heißt, es gibt Vögel, die besseren Tawakkul haben als Menschen. Obwohl das bei den Vögeln Instinkt ist. Sondern auf keinen Fall zweifeln an die Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala oder an ihn subhanahu wa ta'ala. Nur Geduld und Vertrauen, dann wirst du bekommen. Das war Hadith Nummer 80. Das wird, ich mache die 79 und 80 haben wir gemacht und dann stoppen wir inshallah. عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاح فنزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نوما فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثة ولم يعاقبه وجلس متفق عليه وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني قال لا قال فما يمنعك مني قال الله النبي صلى الله عليه وسلم قال الله وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه فقال من يمنعك مني قال الله قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني فقال كن خير آخذ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس قفل أي رجع العضاه الشجر الذي له شوك السمرة بمعنى الشجرة من الطلح وهي العظام الشوك يعني من شجر العضاه واخترط السيف أي سله وهو في يده صلتا أي مسلولا وهو بفتح الصاد صلتا أو صلتا بارك الله فيكم سبحان الله سبحان الله ذات الرقاع كانت غزوة كان فيها المنطقة كان فيها شوك كثير فأخذوا رقاع فوضعوها على أرجلهم من كثرة الشوك فلذلك سميت ذات الرقاع لما كانوا في تلك الغزوة فإذا شجرة كان فيها في ظل فتركوها للنبي صلى الله عليه وسلم تركوها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام تحتها، فإذا يأتيه رجل ويأخذ السيف ويريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي نائم والآخر وضع السيف عليه. فقال له: من يمنع تخافني؟ قال له: النبي لا. قال له: لا. قال له: من يمنعك مني؟ قال له: الله الله الله. فارتجف الرجل وخرج منه السيف، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف فقال له: من يمنعك مني؟ لا، أنت مين؟ فقال: كن خير آخر، يعني إذا قتلتني ما تفعل هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ما أقاتلك أو ما أكون مع قوم يقاتلوك. فقال له النبي: إذا. فلما عاد إلى قومه ذلك العربي قال: جئتكم من عند خير الناس. وقيل أن هذا العربي فيما بعد أسلم، والله أعلم. ولكن انظروا يا أخوة، التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذه هي عقيدة التوحيد، هذه هي العقيدة السليمة، هذا هو الإسلام، هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. درس يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له أصحابي، ما قال، قال له: الله يمنع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم متيقن، الله سبحانه وتعالى قال له: والله يعصمك من الناس، أي أنك لن تموت حتى تتم دعوتك، والله حاميك. سبحان الله. والآن يأتي ببالي إبراهيم عليه السلام لما ذهب بهاجر، عفوا، لما ذهب بسارة إلى مصر، فطلب زعيمها آنذاك فرعون من الفراعنة، طلب سارة، فإبراهيم دعا الله، قال له: يا رب، ما في أحد يعبدك إلا أنا وهي، فإذا هلكنا خلاص. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن يأخذ، لا يمكن يضيع المؤمن، وخاصة في الوقت اللي ما في أحد يعبد الله سبحانه وتعالى، فهذا يحفظه الله سبحانه وتعالى بكل الأمور. والمسلم يتوكل على ربه ولا يصيبه ولا شك، وهذا ديننا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. دي بليفهم von Jabir رضوان الله عليه. Ich werde das jetzt mit meinen Worten erklären, nicht mit dem Hadith wie hier. Das sind anderthalb Seiten oder ich weiß nicht wie viel sind das. Ja, deshalb inshallah erzähle ich mit meinen Worten. Und zwar barakallahu fikum, das Hadith ist bei Al-Bukhari Muslim. Und es gibt verschiedene Versionen von diesem Hadith. Es gibt auch eine bei Abu Bakr al-Ismaili in seinem Sahih. Aber alles ist Sahih, diese Geschichte, subhanallah. Jabir sagte, wir waren mit dem Propheten Muhammad s.a.w. in einem Feldzug. Und in einer anderen Überlieferung heißt das Dhat al-Riqa'. Dhat al-Riqa', warum? Weil sie in einem Gebiet waren, das war alles mit Dornbäumen. So Bäumen in der Wüste, die haben Dorn, groß. Und deshalb mussten sie etwas auf ihre Füße, für ihre Füße nehmen. Sie haben so Stücke aus Leder genommen und sie haben das, oder aus Stoff, und die haben ihre Füße damit gewickelt, die Sahaba radhiyallahu anhum, weil die auch nicht gehabt haben. Sie haben keine Schuhe gehabt, radhiyallahu anhum. Aber die haben die Welt befreit. Auf jeden Fall, er hat gesagt, wir waren mit dem Propheten Muhammad s.a.w. dort, und dann sind wir zurück. Als wir zurückkamen, haben wir einen großen Baum gesehen. Es gab unter diesem Baum Schatten. Dann haben wir das dem Propheten Muhammad s.a.w. gegeben. Haben ihm gesagt, du kannst dich ein bisschen ausruhen hier. Der Prophet Muhammad s.a.w. wollte sich aufruhen und er hat sein Schwert so dort auf dem Baum hängen lassen. Dann kam eine Person, ein Arabi. Diese Person kam und hat das Schwert vom Propheten Muhammad s.a.w. genommen und er wollte den Propheten Muhammad s.a.w. töten. Der hat ihm gesagt, wer kann dich jetzt retten? Der Prophet sagte, Allah, Allah, Allah. In einer anderen Überlieferung, hast du vor mir Angst? Der Prophet sagte ihm, nein. Nein. Eine Person liegt, die andere Person steht mit einem Schwert und der tut ihm gegen ihn, der kann ihn sofort sozusagen töten. Der Prophet sagt ihm, nein, ich habe keine Angst vor dir. Wer kann dich retten? Wer kann dich jetzt? Wer kann dir helfen? Der Prophet sagt, Allah. Die Person hat das Schwert verloren. Das Schwert fiel auf den Boden. Der Prophet hat das Schwert genommen. Und er hat ihm gesagt, wer kann dich jetzt retten? Wer kann das jetzt verhindern, dass ich dich töte? Der Mann sagte ihm, kun khaira akhin. Das heißt, wenn du auch mich töten willst, dann töte mich mit sozusagen richtig und nicht in dieser Art. Oder lass mich. Der Prophet sagte ihm, bezeugst du La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Der Mann sagte nein. Aber ich verspreche es dir, dass ich niemals gegen dich kämpfen würde und ich würde auch niemals mit einem Zier, ein Volk kämpfen, die gegen dich kämpfen. Der Prophet hat ihm gesagt, geh, du bist frei. Der Mann ging zu seinem Volk. Der hat den Leuten gesagt, ich bin von den besten Menschen zu euch gekommen. Es gibt Überlieferungen, die sagen, dass dieser Mann später den Islam angenommen hat. Aber subhanallah, barakallahu fikum, das ist unser Iman. Das ist unsere Aqida. Das ist eine Lektion für Gläubigen. Das ist Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist keine Angst haben. Das ist Allah-Furcht. Der Prophet Muhammad s.a.w. liegt. Und der Mann hat Schwert in der Hand. Und das Schwert vom Propheten in der Hand. Und er sagt ihm, wer kann dich heute retten? Wer kann das verhindern, dass ich dich töte? Der Prophet sagt ihm, nicht meine Gefährten und andere und sowas. Er sagt ihm, Allah. Das ist für uns, barakallahu fikum, eine Lektion. Das ist für uns wichtig zu verstehen. Das heißt, wenn Allah dich schützen will, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich schützen will, dann kann keiner dir was Schlechtes tun. Egal wer kommt, so müssen wir Vertrauen haben auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir das haben, dann sind wir sicher, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht verlieren lassen oder verloren lassen wird, subhanahu wa ta'ala. Oder dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sozusagen im Stich lässt. Sondern der wird uns helfen. Und das ist Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Richtiges Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Auf keinen Fall zweifeln an Allah subhanahu wa ta'ala. Wie in diesen Momenten. Das ist ein Moment. Du kannst im Augenblick dein Leben verlieren. Trotzdem sagt der Prophet Muhammad s.a.w. Allah, weil Allah ihn versprochen hat. Weil Allah ihn versprochen hat, dass er sein Da'wah bis zu Ende führt. Und subhanallah, auch Ibrahim alayhi salam, als er mit Sarah in Ägypten war und der Pharao von Ägypten wollte damals Sarah für sich nehmen. Ibrahim könnte nicht sagen, sie ist seine Frau. Weil wenn er sagt, Sarah ist die Frau von Ibrahim, dann wird Ibrahim a.s. getötet. Und dann bleibt keiner, der Allah anbetet. Was sagt Ibrahim? O Allah, du weißt, wenn wir getötet werden, dann gibt es keiner, der dich anbetet. Subhanallah. Da gibt es keiner oder keinen, der dich anbetet. Und er hat Allah um Hilfe gebeten. Dann hat er gesagt, Sarah ist meine Schwester. Und das stimmt. Sie ist seine Schwester im Islam. Er hat nicht gelogen. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Sarah gerettet. Und die kam zurück mit Hajar. Und von Hajar kam Ismail. Und von Ismail kam die Nation, kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Schaut mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala das so vorgeschrieben hat. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala das bestimmt hat. Wenn Allah bestimmt hat, dass du kein Rizq bekommst und dass du Probleme hast und sowas, dann bekommst du es. Aber sei sicher, wenn du Geduld zeigst, dann wirst du die Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und alles, was passiert, ist für uns Erleichterung, weil wir nicht wissen, wie die Sache eigentlich schlimmer werden könnte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Das ist Hadith 79, dann Hadith 80, wir haben das erklärt. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله أو توكله لا توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الحديث عند الترمذي. Das Hadith Nummer 80, Barakallahu fikum. Wenn ihr auf Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig vertraut, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala euch versorgen, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Vogel versorgt hat. Die Vögel, die gehen früh oder die fliegen früh mit leeren Bäuchen oder leeren Magen und sie kehren abends zurück mit vollen Magen oder Bäuchen. Und das ist auch für uns, das haben wir erklärt. Bis hier, Barakallahu fikum, stoppen wir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في أسئلة على هذا اللي تكلمنا عليه. gibt es Fragen bezüglich was wir gesagt haben? عندكم شيء أسئلة على هذا؟ نعم. لا، فلذلك أنا ذكرتها. فقط تلك النار. ذكر بعض يعني ذكر انه خاصة ذكر اليهود مثل هذا الأمر، انه النار كل النار بردت، ولكن لا، تلك النار فقط، لأنه هنا قال يا نار كوني بردا وسلاما، هذه النار يعني نوديت، هذه مو كل النار، لأن التركيب بارك الله فيك، علماء النحو يقولون إذا جاء التركيب على هذا الوجه صار نكرة مقصودة، أي لا يشمل كل نار، تركيبا لغوي يا نار كوني بردا وسلاما لإبراهيم، فهذا يعني نكرة مقصودة. تبغود اشتلت أنا في خاقي ونزلت بعد استسخنس فويا of the ganzen Welt ودنوا das Feuer في إبراهيم عليه السلام. Das war nur das Feuer für Ibrahim a.s. Weil die Juden, sie haben behauptet, das war das ganze Feuer auf der ganzen Welt. Und manche haben das übernommen von ihnen. Aber eigentlich, sprachlich her im Arabischen, wenn man diese Form nimmt, dann heißt das nur dieses Feuer und nicht das ganze Feuer auf der ganzen Welt. Wallahu ta'ala ala wa ta'ala. Nein, viel Rashi. ما في شيء. يلا مع الإسلام إيش كان عمر الجسام دي؟ والله ما بعرف. الله أعلم. أنا بعرف كان عمره 80 سنة لما اختتن. كان عمره حوالي 96 سنة لما كان عنده أو 99 لما صار عنده إسحاق. وقبله لا الله أعلم. على حسب ما سمعت الشيخ ما يقول كان هو طفل. فتى أيوة فتى. الفتى مو ضروري يكون طفل، الفتى هو الشاب. أيوة الشاب كان كل صغير. يا الله، طيب عمره كان 50 ولا 7، شو علاقتنا؟ ومشان بس يتأكد شو قال المشايخ تبعه. هلا إبراهيم. الله أكبر الله أكبر. هاي لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. هو يكره لك بعد يشوف. هو ايوه يا رب خير يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والله انت مش كاتب يا غدود. طلع تفضل السؤال اللي جاء. الله اعلم. نمت لا كان فيها يقول لك لا كان من الكلدان يقال كان كلداني او سومري بس الله اعلم كان كلداني ولا سومري ولا عربي شويه من ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذا منين كان هذا؟ عليه السلام. من اصل هذا؟ اسلم. لكن علمونا شلونك؟ تعال انا جيب اسماعيل ايش حكى في عمرك؟ كان 90 انا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكرم سياره معك وفيك بارك الله. سيدنا ابراهيم ايش حكى في عمرنا جيب اسماعيل الشيخ كان في 90؟ قول اسماعيل انا اللي زوج بهاجر كان كبير ثم في ذاك الوقت. كان 90 كان 80ات اكثر. صح. شوف جزاك الله خيرا بارك الله فيك. هجر هي جبدة اللون هودة شخايت مية ديزاك بارك الله فيكم وفي جهودكم وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم. نسأل الله يبارك فيك ويجعل هذا الدعاء في ميزان حسناتكم. شيخ اسمعين قبل اسحب انت هي اختي ما كانت وين لانه هاجر اول شيء جابت اسماعيل وبعد ما كانت لانه ما لانه لو كان العكس